jetzt nur, ich lieg im Bett. Der Saufe mir die Sonne an den Eiern leckt. Neben mir der Morgenfunk, Konterbier schmeckt ungesund. Freier Tag heißt freier Tag, Chilltag 3. Ich bin gut drauf, bin toll, bin high. Oben nackt und unten Jeans steig ich in meinen Wagen. 143 Grad darin versuchen mein Gesicht zu schlagen. Doch mutig wie ich gerade bin, mach's Fenster auf und ich bin drin. Ich fahr eine Stunde erst einmal der Nase nach und dann direkt zur Insel. Menschen liegen auf den Wiesenbach, das mag ich und betrunkenes Gesindel. Ich reiß mir das Shirt vom Leib, putze mich die Klee rein und bin im Moment so verchillt, dass ich anfang Bier zu ballen. Bier zu ballen, Bier zu ballen, Bier zu ballen, Bier zu ballen, Bier zu ballen, Bier zu ballen. Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Bier zu weit, Wein. Okay, ich muss nicht ständig chillen, mit Tagen, die auf Tag enden. Und Mittwoch, man kann doch nicht mit arbeiten, seinen ganzen Tag verschwenden. Oder man, so ist es doch, wär ich lieber arbeitslos. Jetzt nicht daran denken, denn morgen wird schon wieder arbeitslos.